Abschnitt 1 aus David Copperfield Band 9 von Charles Dickens. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. David Copperfield, Band 9 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. 51. Kapitel, der Anfang einer langen Reise. Es war noch früh am Morgen des folgenden Tages und ich ging gerade mit meiner Tante spazieren. Wir machten uns kaum eine andere Bewegung, da wir wegen meiner geliebten Dora viel zu Hause waren, als man meldete, dass Mr. Peggotty mit mir zu sprechen wünsche. Er trat in den Garten, als ich nach der Tür desselben ging, und nahm den Hut ab, wie stets, wenn er meine Tante sah, die er in hoher Achtung hielt. Ich hatte ihr alles erzählt, was gestern geschehen war. Ohne ein Wort zu sprechen, trat sie mit herzlichem Gesicht auf ihn zu, schüttelte ihm die Hand und klopfte ihm auf den Arm. Das geschah in so ausdrucksvoller Weise, dass sie kein Wort zu sagen brauchte. Mr. Peggotty verstand sie so gut, als ob sie 1000 Worte gesagt hätte. »Ich will jetzt hineingehen, Trot«, sagte meine Tante, »und nach dem kleinen Blümchen sehen, denn es wird gleich aufstehen.« »Doch nicht etwa, weil ich gekommen bin«, sagte Peggotty. »Wenn ich nicht ganz konfus geworden bin, so wollen Sie meinetwegen gehen.« »Sie haben etwas zu erzählen, guter Freund«, entgegnete meine Tante, »und es wird ohne mich besser gehen.« »Wenn Sie erlauben, Madame«, entgegnete Mr. Peggotty, »so würde ich lieber haben, wenn Ihnen meine Rederei gleich ist, dass Sie hier blieben.« »Wirklich?«, sagte meine Tante gutmütig, »dann will ich da bleiben.« Damit gab sie Mr. Peggotty den Arm und ging mit ihm nach einer kleinen Laube im Hintergrunde des Gartens, wo sie sich auf eine Bank setzte und ich neben ihr Platz nahm. Auch für Mr. Peggotty war ein Sitz da, aber er wollte lieber stehen und stützte die Hand auf das hölzerne Tischchen. Wie er da stand und seine Mütze ansah, bevor er zu sprechen anfing, konnte ich nicht umhin zu bemerken, wie viel Kraft und Charakterstärke in seiner sehnigen Hand lag und wie gut und verlässlich sie zu seiner ehrlichen Stirn und dem halb ergrauten Haare passte. »Ich nahm mein geliebtes Kind gestern Abend mit in meine Wohnung«, fing Mr. Peggotty an, wie er seine Blicke wieder zu uns erhoben hatte, »wo ich sie seit langer Zeit erwartet und alles für sie eingerichtet hatte. Stunden vergingen, ehe sie mich ordentlich kannte, und als das der Fall war, kniete sie nieder vor mir und sagte mir in einem Tone, als ob sie betete, wie alles gekommen sei. Sie können mir glauben, als ich ihre Stimme hörte, wie ich sie zu Hause so kindlich gehört hatte, und als ich sah, wie sie sich beugte, wie in dem Staube, auf den unser Heiland mit seiner gesegneten Hand schrieb, da fühlte ich, wie eine Wunde durch mein Herz ging inmitten seiner seligen Dankbarkeit.« Er fuhr mit dem Rockärmel über das Gesicht, ohne zu versuchen, seine Bewegung zu verbergen, und räusperte sich dann. »Das Gefühl blieb nicht lange, denn ich hatte sie gefunden. Ja, nur daran zu denken, dass ich sie gefunden hatte, und ich fühlte nichts mehr. Ich weiß wahrhaftig nicht, warum ich es jetzt erwähne. Vor einer Minute dachte ich noch nicht daran, ein Wort von mir selber zu sprechen, aber es kam mir so natürlich, dass ich mich fügte, ehe ich es merkte.« »Sie sind ein Herz voller Selbstverleugnung«, sagte meine Tante, »und werden Ihren Lohn bekommen.« Mr. Peggotty verbeugte sich überrascht gegen meine Tante in Anerkennung ihrer Lobsprüche und fuhr dann in seiner Erzählung fort. »Als meine Emily«, sagte er, einen Augenblick voller Zorn, »aus dem Hause flüchtete, wo sie die gefleckte Schlange, die Master Davy gesehen hat, und seine Geschichte ist wahr und möge Gott ihn strafen, gefangen hielt, da war es Nacht, es war eine dunkle Nacht und viele Sterne schienen. Sie war wie wahnsinnig. Sie lief am Ufer hin und glaubte, das alte Boot sei dort und rief uns zu, uns wegzuwenden, denn sie komme. Sie hörte sich selbst rufen, als ob sie eine andere Person sei, und verwunderte sich an den scharfen Steinen und Klippen und fühlte es nicht mehr, als ob sie selbst Stein wäre. Und sie lief weit, weit, und Feuer stand ihr vor den Augen und es brauste ihr vor den Ohren. Auf einmal, oder sie dachte so, wissen Sie, brach der Tag regnerisch und windig an, und sie lag neben einem Stein am Strande, und eine Frau redete sie an und frug in der Sprache jenes Landes, was ihr fehle. Er sah alles, was er erzählte. Wie er sprach, schwebte alles so lebendig vor ihm vorüber, dass er in seiner Lebhaftigkeit alles, was er beschrieb, mit größerer Deutlichkeit darstellte, als ich es erzählen kann. Jetzt, wo ich es nach so langer Zeit niederschreibe, ist es mir immer noch, als ob ich dabei gewesen wäre. Mit so lebendiger Treue stehen diese Szenen vor mir. Als Emily, deren Augen schwer waren vom Weinen, diese Frau besser sah, fuhr Mr. Peggotty fort, da erkannte sie in ihr eine, mit der sie oft am Strande gesprochen hatte. Denn obgleich sie die Nacht durch eine große Strecke geflohen war, so war sie doch oft früher schon lange Strecken gegangen oder gefahren und kannte die ganze Umgegend auf mehrere Meilen. Die Frau hatte selbst keine Kinder und war noch sehr jung, aber sie erwartete eins und möchte Gott meine Bitte erhören, dass es ihr ganzes Leben lang ein Glück und ein Trost und eine Ehre für sie wird. Möge es sie in ihrem Alter lieben und pflichtgetreu sein, ihr bis zum letzten Augenblick eine Hilfe bleiben und hier und droben ein Engel sein. Amen, sagte meine Tante. Sie war anfangs etwas schüchtern gewesen, sagte Mr. Peggotty, und hatte abseits bei ihrem Spinnen oder anderer Arbeit gesessen, wenn Emily mit den Kindern sprach. Aber Emily hatte sie wohl beachtet und war zu ihr gegangen und hatte sie angeredet. Und da die Frau selbst die Kinder lieb hatte, so wurden sie bald gute Freunde. So sehr, dass sie Emmeline einen Strauß schenkte, wenn sie sich begegneten. Das war die, welche sie jetzt frug, was ihr begegnet sei. Emily erzählte ihr alles und sie nahm sie mit nach Hause. Das tat sie. »Sie nahm sie mit nach Hause«, sagte Mr. Peggotty und hielt sich die Hände vor das Gesicht. Er war von dieser menschenfreundlichen Handlung mehr gerührt, als ich ihn seit dem Abende, wo sie entflohen war, bewegt gesehen hatte. Meine Tante und ich versuchten nicht, ihn zu stören. »Es war ein kleines Hütchen, können Sie sich denken«, fuhr er gleich darauf fort, aber sie fand für Emily einen Platz darin, denn ihr Mann war auf der See, und sie hielt sie versteckt und bewog auch ihre Nachbarn, sie hatte nicht viele, sie nicht zu verraten. Emily bekam ein schlimmes Fieber und, was mir sehr wunderbar vorkommt, vielleicht ist es gelehrten Leuten nicht wunderbar, sie vergaß die Sprache jenes Landes und konnte nur ihre Muttersprache reden, die niemand verstand. Sie erinnert sich wie im Traum, dass sie da gelegen hat und immer in ihrer Muttersprache redete und immer glaubte, das alte Boot stehe hinter der nächsten Spitze in der Bucht, und bat und flehte hinzuschicken und zu melden, sie liege im Sterben und Verzeihung zurückzubringen, wenn es auch nur ein Wort sei. Was die ganze Zeit über glaubte sie, dass er, den ich eben genannt habe, unter ihrem Fenster horche, oder dass er, der sie so weit gebracht hatte, im Zimmer sei, und bat die gute Frau flehentlich, sie nicht auszuliefern, und wusste doch auch zu gleicher Zeit, dass diese sie nicht verstehen konnte, und fürchtete, sie müsste fortgebracht werden. Und Feuer war vor ihren Augen, und es brauste ihr in den Ohren, und es gab für sie kein Heute und kein Gestern und kein Morgen. sondern alles in ihrem Leben, was jemals vorgefallen war oder jemals vorfallen konnte, und alles, was nie dagewesen war und nie kommen konnte, stürmte auf einmal auf sie ein, und nichts war ihr klar oder wohltuend, und doch sang und lachte sie darüber. Wie lang dies dauerte, weiß ich nicht, aber dann verfiel sie in einen Schlaf, und in diesem Schlafe, nachdem sie viel stärker gewesen war, als ihre natürliche Kraft betrug, wurde sie so schwach wie das kleinste Kind. Hier hielt er inne, als wollte er sich von dem Schrecken seiner eigenen Beschreibung erholen. Nachdem er einige Augenblicke geschwiegen, fuhr er in seiner Erzählung fort. »Es war ein wunderschöner Nachmittag, als sie erwachte, und so still, dass man nichts hörte als das leise Rauschen des blauen Meeres ohne Flut am Strande. Anfangs glaubte sie, sie sei zu Hause und es sei Sonntagmorgen. Aber die Weinreben vor dem Fenster und die Berge dahinter waren nicht ihre Heimat und belehrten sie eines anderen. Dann kam ihre Freundin herein, um neben ihrem Bette zu wachen, und da wusste sie, dass das alte Boot nicht mehr hinter der nächsten Spitze der Bucht stehe, sondern weit entfernt sei, und wusste, wo sie war und warum, und fing an zu weinen an dem Busen der guten Frau, wo, wie ich hoffe, jetzt ihr Säugling liegt und sie mit seinen hübschen Äugelchen anlächelt. Er konnte diese Freundin Emilys nicht ohne eine Flut von Tränen erwähnen. Er versuchte es vergebens. Er fing wieder an zu schluchzen, indem er sie zu segnen versuchte. »Das tat meiner Emily gut«, fing er an, nach einer Bewegung, die ich nicht sehen konnte, ohne sie zu teilen, und auch meine Tante weinte aus vollem Herzen. »Das tat Emily gut und es wurde ihr besser. Aber sie hatte die Sprache jenes Landes ganz vergessen, und sie sah sich genötigt, durch Zeichen zu reden. So ging es fort, und sie wurde besser jeden Tag, langsam aber sicher, und sie versuchte, die Namen der gewöhnlichsten Gegenstände zu lernen. Es kam ihr vor, als ob sie dieselben nie in ihrem Leben gehört hätte. Bis ein Abend kam, wo sie am Fenster saß und einem kleinen Mädchen zusah, das am Strande spielte. Und plötzlich hielt ihr das Kind etwas entgegen und sagte, was es auf Englisch heißen würde, »Fischerstochter, hier ist eine Muschel«, denn sie müssen wissen, dass sie sie erst schöne Damen nannten, wie das dort so Sitte ist, und dass sie ihnen gelehrt hatte, sie dafür Fischerstochter zu nennen. Das Kind sagte plötzlich, »Fischerstochter, hier ist eine Muschel«. Und da verstand sie Emily, und sie antwortete und brach in Tränen aus, und es fiel ihr alles wieder ein. Als Emily wieder genesen war, sagte Mr. Peggotty abermals nach einer kurzen Pause, so sann sie auf Mittel, die gute junge Frau zu verlassen und nach ihrem Vaterlande zu gelangen. Der Mann war jetzt wieder nach Hause zurückgekehrt, und beide brachten sie auf einen kleinen Kauffahrteifahrer, der nach Livorno fuhr, und von dort nach Frankreich. Sie hatte etwas Geld, aber sie nahm wenig für ihre vielen guten Taten. Es freut mich fast, obgleich sie so arm war. Was sie getan haben, ist dort aufbewahrt, wo weder Motten noch Rost schaden und wo Diebe nicht einbrechen oder stehlen. Master Davy, es währet länger als alle Schätze der Welt. Emily erreichte Frankreich und trat in Dienst, um in einem Wirtshause am Hafen reisenden Damen aufzuwarten. Da kam eines Tages dorthin jene Schlange, möge er mir niemals vor Augen kommen, ich weiß nicht, was ich ihm Böses antun würde. Sobald sie ihn erblickte, ohne dass er sie sah, kehrte ihre ganze Furcht und ihr Schrecken zurück, und sie entfloh schon vor der Luft, die er einatmete. Sie begab sich nach England und stieg zu Dover ans Land. »Ich weiß nicht«, sagte Mr. Peggotty, »wo ihr der Mut zu sinken anfing, aber auf der ganzen Reise nach England hatte sie beabsichtigt, ihr liebes Vaterhaus aufzusuchen. Sowie sie England erreichte, wendete sie ihm das Gesicht zu. Aber die Furcht, keine Verzeihung zu finden, die Furcht, dass mit Fingern auf sie gedeutet würde, die Furcht, dass von uns einige ihretwegen gestorben sein könnten, die Furcht vor vielen Sachen machte sie unterwegs andern Sinnes fast mit Gewalt. »Onkel, Onkel«, sagte sie zu mir, »die Furcht, nicht würdig zu sein, das zu tun, wonach sich meine zerrissene und blutende Brust so sehr sehnte, war die größte Furcht von allen. Ich kehrte um, als mein Herz voll war von Gebeten, dass ich nachts nach der alten Schwelle kriechen, sie küssen, mein sündiges Gesicht auf sie legen und dort morgens tot gefunden werden könnte.« »Sie kam«, sagte Peggotty und dämpfte seine Stimme zu einem bangen Flüstern herab, »nach London. Sie, die es nie in ihrem Leben gesehen, allein, ohne einen Penny, jung, so hübsch, kam nach London. Fast in dem Augenblick, wo sie so ganz verlassen dort ankam, fand sie, wie sie glaubte, eine Freundin, eine anständige Frau, die ihr von netter Arbeiten vorredete, die sie ihr verschaffen wollte, von einer Unterkunft für die Nacht und von geheimen Nachforschungen über mich und uns alle, die sie morgen anstellen wollte. Als mein Kind«, sagte er laut und mit einer Energie der Dankbarkeit, die seinen ganzen Körper durchzitterte, »vor einem tieferen Abgrund stand, als ich sagen oder denken kann, da rettete sie Martha, getreu ihrem Versprechen.« Ich konnte einen Ausruf der Freude nicht unterdrücken. »Master Davy«, sagte er und packte meine Hand mit seiner starken Hand, »Sie haben sie zuerst gegen mich erwähnt. Ich danke Ihnen, Sir. Sie meinte es ernstlich. Sie hatte aus eigener bitterer Erfahrung gelernt, wo sie zu wachen und was sie zu tun hatte. Sie hat es getan, und der Herr wacht über alle. Blass und hastig kam sie zu Emily, als diese schlief. Sie sagte zu ihr, »Stehe auf von etwas Schlimmerem, als der Tod ist, und komm mit mir.« Die in dem Haus wollten es ihr verwehren, aber sie hätten ebenso gut das Meer aufhalten können. »Tretet zurück«, sagte sie, »ich bin ein Geist, der sie von ihrem offenen Grabe zurückruft.« Sie erzählte Emily, sie habe mich gesehen und wisse, dass ich sie liebe und ihr verziehen habe. Sie hüllte sie hastig in ihre Kleider ein. Sie nahm sie halb ohnmächtig und zitternd auf ihren Arm. Sie achtete nicht mehr auf das, was sie sagte, als ob sie keine Ohren hätte. Sie wandelte unter ihnen mit meinem Kinde und achtete nur auf dieses und brachte sie in tiefer Nacht sicher aus dieser schwarzen Höhle des Verderbens. »Sie wartete, Emily«, sagte Mr. Peggotty, der meine Hand losgelassen und seiner auf die wogende Brust legte, »sie wartete, meine Emily, die abgemattet und manchmal fantasierend bis zum nächsten Tage dalag. Dann suchte sie mich auf und dann sie, Master Davy. Sie sagte Emily nicht, weshalb sie ausgegangen sei, damit sie nicht wieder den Mut sinken lassen und sich verstecken sollte. Wie die grausame Dame erfuhr, dass sie dort war, weiß ich nicht. Ob vielleicht der, von dem ich so viel gesprochen habe, sie zufällig dorthin gehen sah, oder ob, was meiner Ansicht nach wahrscheinlicher ist, er es von der Frau gehört hatte, das kümmert mich wenig. Ich habe meine Nichte gefunden. Die ganze Nacht sind wir beide, Emily und ich, beisammen gewesen«, sagte Mr. Peggotty. Sie hatte in der langen Zeit wenig mit Worten gesagt, aber viel durch bittere Tränen. Noch weniger habe ich von ihrem lieben Gesichtchen gesehen, das unter meinem Dache so schön geworden war. Aber die ganze Nacht lang hielt sie ihre Arme um meinen Hals geschlungen und ihr Kopf lag hier, und wir wissen recht gut, dass wir uns auf ewig aufeinander verlassen können.« Er hörte auf zu sprechen, und seine Hand lag auf dem Tisch in voller Ruhe, mit einer Entschlossenheit darin, welche Löwen hätte bezwingen können. »Es war ein Lichtstrahl für mich, Trot«, sagte meine Tante und trocknete sich die Augen, als ich den Entschluss fasste, bei deiner Schwester Betsy Trotwood, die mich so täuschte, Pate zu stehen. Aber nächstdem würde mir kaum etwas größere Freude machen, als Pate bei dem Kinde dieses guten jungen Mädchens zu stehen.« Mr. Peggotty nickte zum Zeichen, dass er die Empfindungen meiner Tante verstand, aber er wagte keine Äußerung über das, was sie sagte. Wir schwiegen alle, beschäftigt mit unseren Gedanken. Meine Tante wischte sich die Augen und schluchzte bald krampfhaft und lachte dann wieder und nannte sich eine Närrin, bis ich wieder anfing. »Sie sind in Bezug auf die Zukunft ganz einig mit sich«, sagte ich zu Mr. Peggotty. »Ich brauche Sie kaum zu fragen.« »Ganz einig, Master Davy«, entgegnete er. »Ich habe Emily gesagt, es sind große Länder weit weg von hier. Unsere Zukunft ist über dem Meere drüben.« »Sie wollen zusammen auswandern«, sagte ich. »Ja«, sagte Mr. Peggotty mit einem hoffnungsvollen Lächeln, »keiner kann meinem Liebling in Australien etwas vorwerfen. Wir wollen dort ein neues Leben anfangen.« Ich frug ihn, ob er schon etwas über die Zeit seiner Abreise bestimmt habe. »Ich war heute Morgen ganz früh in den Docks«, Sir, entgegnete er, »um mich nach den Schiffen zu erkundigen. In 6 oder 8 Wochen segelt eins. Ich habe es mir heute früh besehen, und wir werden mit ihm fahren.« »Ganz allein?«, frug ich. »Ja, Master Davy«, entgegnete er. »Sehen Sie, meine Schwester, die so sehr an Ihnen hängt und gewohnt ist, nur an ihr Vaterland zu denken, kann ich nicht gut mitgehen lassen. Außerdem, Master Davy, hat sie einen zu pflegen, der nicht vergessen werden darf.« »Der arme Ham«, sagte ich. »Meine gute Schwester besorgt seine Wirtschaft, Madame, und er hat sich an sie gewöhnt«, erklärte Mr. Peggotty meiner Tante. »Er sitzt bei ihr und spricht mit ihr ganz ruhig, während er nicht leicht einem anderen sein Herz auftun würde.« »Der arme«, sagte Peggotty und schüttelte den Kopf. »Es ist ihm nicht so viel übrig geblieben, dass er das wenige entbehren könnte, was er noch hat.« »Und Mrs. Gummidge«, sagte ich, »die hat mir viel Sorge gemacht, muss ich Ihnen sagen«, entgegnete Mr. Peggotty mit einem verlegenen Blick, der sich aber allmählich aufhellte. »Sehen Sie, wenn Mrs. Gummidge an den Alten zu denken anfängt, ist sie gerade keine gute Gesellschaft. Unter uns, Master Davy, und Ihnen, Madame, wenn Mrs. Gummidge zu flennen anfängt, so kann sie für die, welche den Alten nicht gekannt haben, unangenehm werden.« »Aber ich habe den Alten gekannt«, sagte Mr. Peggotty, »und kannte seine Verdienste, und ich verstehe sie daher. Aber das ist nicht ganz so mit anderen Leuten. Es kann natürlich nicht so sein.« Meine Tante und ich stimmten beide bei. »Meiner Schwester, ich will nicht sagen, dass es so sein müsste, aber es könnte doch so sein, könnte Mrs. Gummidge manchmal ein wenig beschwerlich fallen. Deshalb will ich Mrs. Gummidge nicht bei Ihnen lassen, sondern für Sie ein Unterkommen suchen, wo sie für sich allein leben kann. Zu welchem Zwecke«, sagte Mr. Peggotty, »ich ihr vor meiner Abreise etwas aussetzen werde, damit sie ihr gutes Auskommen hat. Sie ist das treueste Geschöpf von der Welt. Es ist natürlich in ihrem Alter, und da sie ganz allein und verlassen ist, nicht zu erwarten, dass die gute alte Mutter das beschwerliche Leben auf dem Meere und in den Wäldern und Wüsteneien eines neuen und fernen Landes mitmacht. Das also will ich mit ihr anfangen.« Er vergaß niemanden. Er dachte an jedermanns Ansprüche und Bedürfnisse, außer an seine eigenen. »Emily«, fuhr er fort, »bleibt bei mir. Das arme Kind, sie hat des Friedens und der Ruhe sehr nötig, bis wir unsere Reise antreten. Sie verfertigt die nötigen Kleidungsstücke und ich hoffe, ihr Missgeschick wird ihr länger vergangen erscheinen, als es wirklich der Fall ist, wenn sie sich wieder bei ihrem rauen Onkel befindet, der ihr aber gut ist.« Meine Tante nickte zustimmend, was Mr. Peggotty sehr zur Befriedigung gereichte. »Noch etwas habe ich zu sagen, Master Davy.« Er steckte die Hand in die Brusttasche und nahm mit ernstem Gesicht das kleine Paket heraus, das ich früher schon gesehen hatte, und machte es auf. »Hier sind die Banknoten, 50 Pfund und 10. Dazu soll noch das Geld kommen, das sie mit sich fortnahm. Ich habe mich bei ihr danach erkundigt, ohne ihr zu sagen, warum, und habe es zusammenaddiert. Ich bin kein Gelehrter. Wollen Sie so gut sein und nachsehen, ob es richtig ist?« Er übergab mir einen Zettel und beobachtete mich, während ich ihn ansah. Alles war richtig. »Ich danke Ihnen, Sir«, sagte er, als ich es ihm wiedergab. »Das Geld, wenn Sie nichts dawider haben, Master Davy, werde ich vor meiner Abreise einpacken, eine Adresse draufsetzen und es in einem Brief an seine Mutter tun. Ich werde ihr in so wenig Worten, als ich gegen sie brauche, sagen, was das Geld gekostet hat und dass ich fort bin und es nicht wieder zurückerhalten kann.« Ich sagte ihm, dass ich dies ratsam halte, dass ich vollkommen überzeugt sei, es wäre recht, da er es dafür halte. »Ich sagte, es wäre bloß noch eins zu tun«, fuhr er mit einem ernsten Lächeln fort, als er das Paketchen wieder zugemacht und in die Tasche gesteckt hatte. »Aber es sind deren zwei. Als ich diesen Morgen ausging, war ich noch nicht mit mir einig, ob ich das, was sich so glücklich ereignet hat, persönlich Ham sagen sollte. So schrieb ich denn einen Brief und erzählte ihm alles, was geschehen war. Und dass ich morgen bei ihm sein würde, um mein Herz auszuschütten, und dass ich morgen nach Yarmouth kommen würde, um zu besorgen, was ich dort noch zu besorgen habe, und um mein letztes Lebewohl von der Stadt zu nehmen.« »Und Sie möchten gern, dass ich Sie begleitete«, sagte ich, da ich bemerkte, dass er noch etwas verschwieg. »Wenn Sie mir die große Freundlichkeit erweisen wollten, Mr. Davies«, entgegnete er, »so weiß ich wohl, dass Ihr Anblick Sie etwas erheitern würde.« Da meine kleine Dora bei guter Laune war und sehr wünschte, dass ich gehen möchte, wie sie mir selbst sagte, so versprach ich gern, ihn zu begleiten. Daher saßen wir schon am nächsten Morgen auf der Postkutsche nach Yarmouth und reisten wieder den alten Weg. Als wir abends durch die längst bekannte Straße gingen, Mr. Peggotty trug allen meinen Vorstellungen zum Trotz meinen Reisesack, blickte ich in Omer und Jorams Laden und sah dort meinen alten Freund Mr. Omer, der seine Pfeife rauchte. Ich wollte nicht gern dabei sein, wenn Mr. Peggotty zuerst seine Schwester und Ham sah, und benutzte Mr. Omer, um zurückzubleiben. »Wie befindet sich Mr. Omer, nachdem wir uns so lange nicht gesehen?« sagte ich, als ich in den Laden trat. Er trieb mit der Hand den Rauch seiner Pfeife von sich, damit er uns besser sehen konnte, und erkannte mich sofort zu meiner großen Freude. »Ich würde aufstehen, Sir, um eine solche Ehre, wie Ihr Besuch ist, anzuerkennen, aber meine Beine sind nicht recht in der Ordnung und ich werde herumgefahren. Mit Ausnahme der Beine und des Atems bin ich aber Gott sei Dank so munter und wohlauf, als man nur verlangen kann.« Ich gratulierte ihm zu seinem zufriedenen Aussehen und zu seiner guten Laune und bemerkte, dass sein Lehnstuhl auf Rädern ging. »Geschickt gemacht, nicht wahr?« frug er, indem er meinen Blicken folgte und die Seitenlehne mit dem Arm polierte. »Er geht so leicht wie eine Feder und so richtig wie eine Postkutsche. Ich versichere Sie, meine kleine Minnie, das ist nämlich meiner Enkelin Minnie Kind, stemmt sich mit ihren geringen Kräften an die Rücklehne, gibt ihr einen Schub und fort geht's so frisch und lustig, wie Sie nur denken können.« »Und ich will Ihnen noch etwas sagen. Es ist ganz ausgezeichnet, in dem Stuhl meine Pfeife zu rauchen.« Ich habe nie einen so guten alten Kerl kennengelernt, der so sehr das Gute selbst aus dem Schlimmen herausfinden konnte, wie Mr. Omer war. Er war so heiter, als ob sein Stuhl, sein Asthma und seine lahmen Beine nur die verschiedensten Zweige einer großen Erfindung wären, um den Genuss einer Pfeife zu erhöhen. »Ich kann Ihnen versichern«, sagte Mr. Omer, »ich lebe in diesem Stuhl mehr in der Welt als an jedem anderen Orte. Sie werden sich wundern über die Menge Leute, die den Tag über hereingucken, um mit mir ein bisschen zu plaudern. Sie werden sich wirklich wundern. Es steht noch zweimal so viel in der Zeitung, seitdem ich mich an den Stuhl gewöhnt habe, und erst in den Büchern. Sie können sich kaum denken, wie viel ich lese. Deshalb werde ich so munter und kräftig, sehen Sie? Was hätte ich tun sollen, wenn es die Augen gewesen wären? Was hätte ich tun sollen, wenn es die Ohren gewesen wären? Da es aber nur meine Beine sind, was schadet das? Meine Beine machten mir nur den Atem kürzer, als ich ihn noch gebrauchen konnte. Und jetzt, wenn ich auf die Straße oder auf die Dünen will, so brauche ich nur Dick Jorams Lehrburschen zu rufen, und ich fahre in meinem eigenen Fuhrwerke wie der Lord Mayor von London.« Hier lachte er fast bis zum Ersticken. »Mein Gott«, sagte Mr. Omer und tat einen Zug aus der Pfeife, »man muss das Fette mit dem Magern mitnehmen, darauf muss man sich in diesem Leben gefasst machen. Joram hat ein gutes Geschäft, ein vortreffliches Geschäft.« »Es freut mich, das zu hören«, sagte ich. »Das wusste ich«, sagte Mr. Omer, »Joram und Minnie sind wie Brautleute. Was kann man mehr haben, was sind dagegen die Beine?« Diese gründliche Verachtung seiner Beine, wie er rauchend dasaß, war eine der liebenswürdigen Wunderlichkeiten, die mir jemals vorgekommen sind. »Und seitdem ich mich auf das Bücherlesen gelegt habe, haben Sie sich auf das Bücherschreiben gelegt, nicht wahr, Sir?« sagte Mr. Omer und sah mich bewundernd an. »Was Sie da für ein allerliebstes Buch geschrieben haben, was für Ausdrücke darin sind. Ich lese es Wort für Wort, und an Schlaf war dabei gar nicht zu denken.« Ich drückte lächelnd meine Zufriedenheit aus, aber ich muss gestehen, dass mir diese Gedankenverbindung sehr bezeichnend vorkam. »Ich sage es Ihnen auf meine Ehre«, sagte Mr. Omer, »dass, wenn ich das Buch auf den Tisch lege und sehe es da vor mir in einzelnen Teilen, 1, 2, 3, dann werde ich so stolz wie der Kaiser bei dem Gedanken, dass ich einmal die Ehre hatte, mit Ihrer Familie zu tun zu haben. Und, oh Gott, wie lange das schon her ist, nicht wahr? Drüben in Blunderstone. Und ein kleines Persönchen wurde neben die anderen Personen gelegt. Und Sie waren damals selbst ein kleines Persönchen. Gott, Gott!« Ich brachte jetzt die Rede auf Emily. Nachdem ich versichert hatte, dass ich nicht vergessen, wie sehr er immer an ihrem Schicksal teilgenommen und wie freundlich er sie immer behandelt hatte, erzählte ich ihm in allgemeinen Umrissen, wie sie ihren Onkel durch Marthas Hilfe wiedergefunden hatte, denn ich wusste, dass sich der Alte darüber freuen würde. Er hörte mit der größten Aufmerksamkeit zu und sagte, als ich fertig war, mit Empfindung, »Das freut mich sehr, Sir. Das ist die beste Nachricht, die ich seit langer, langer Zeit gehört habe. Gott, Gott, und was soll mit dem unglücklichen Mädchen, mit der Martha geschehen? Sie kommen da auf etwas, worüber ich schon gestern den ganzen Tag nachgedacht habe, aber worüber ich Ihnen noch keine Auskunft geben kann, Mr. Omer, sagte ich. Mr. Peggotty hat nichts darüber erwähnt und ich möchte nicht gern mit ihm darüber sprechen. Ich bin überzeugt, er hat es nicht vergessen. Er vergisst nichts, was uneigennützig und gut ist.« »Denn sehen Sie«, sagte Mr. Omer und fuhr da fort, wo er aufgehört hatte, »wenn etwas getan wird, so möchte ich auch dabei sein. Zeichnen Sie für mich den Betrag, den Sie für gut finden, und lassen Sie es mir wissen. Ich habe das Mädchen nie für ganz schlecht gehalten, und es freut mich, dass ich recht habe. Und auch meine Tochter Marie wird sich freuen. Nur junge Frauen widersprechen in manchen Fällen sehr gern. Ihre Mutter war ebenso, aber ihre Herzen sind sanft und gut. Was Minnie über Martha sagt, ist alles nur Schein. Warum sie es für notwendig hält, den Schein aufrecht zu erhalten, weiß ich nicht. Aber es ist alles Schein, darauf können sie sich verlassen. Im Geheimen würde sie ihr alles mögliche Gute erweisen. Also, sie sind so gut und unterzeichnen für mich, was sie für gut befinden und schreiben mir die Adresse, wohin es zu schicken ist. »Mein Gott«, sagte Mr. Omer, »wenn der Mensch ein Alter erreicht, wo die beiden Enden des Lebens sich begegnen, wo er so munter er immer sein mag, zum zweiten Male in einer Art Kinderstuhl herumgefahren wird, so sollte er überfroh sein, wenn er nur jemanden eine Freundlichkeit erweisen kann. Er hat deren allzu viel nötig.« »Und ich spreche nicht von mir insbesondere«, sagte Mr. Omer, »denn, Sir, ich sehe es auch so ein. Wir gehen alle bergabwärts auf das Tal zu, wie alt wir immer auch sein mögen, denn die Zeit steht nie einen einzigen Augenblick stille. So wollen wir immer eine Freundlichkeit erweisen, wo wir können und dessen überfroh sein. Gewiss, gewiss.« Er klopfte die Pfeife aus und legte sie auf ein Brettchen in der Lehne des Stuhls, das ausdrücklich zu diesem Zwecke eingerichtet war. »Nehmen Sie Emilys Vetter, den sie heiraten sollte«, sagte Mr. Omer und rieb sich nachdenklich die Hände. »Ein so prächtiger Kerl, als nur in Yarmouth zu finden ist. Er besucht mich abends und plaudert mit mir oder liest mir vor, manchmal eine Stunde lang. Das ist schön und freundlich von ihm, nicht wahr? Sein ganzes Leben ist freundlich sein.« »Ich will ihn jetzt besuchen«, sagte ich. »Wirklich«, sagte Mr. Omer, »sagen Sie ihm, ich befinde mich wohl und lasse ihn grüßen.« »Minnie und Joram sind auf den Ball. Sie würden so stolz sein, sie zu sehen, wie ich, wenn sie zu Hause wären. Minnie getraut sich kaum aus dem Hause, von wegen des Vaters, wie sie sagt. So schwor ich ihr denn heute Nacht zu, wenn sie nicht ginge, wollte ich mich um 6 ins Bette legen. Und derohalber«, Mr. Omer schüttelte sich in den Stuhl mit seinem Lachen über den Erfolg seiner List, »ist sie und Joram auf den Ball gegangen.« Ich schüttelte ihm die Hand und wünschte ihm gute Nacht. »Noch eine halbe Minute, Sir«, sagte Mr. Omer, »wenn Sie gingen, ohne meinen kleinen Elefanten zu sehen, so verlören Sie das Beste. So etwas sehen Sie in Ihrem Leben nicht wieder. Minnie«, eine liebliche Kinderstimme antwortete von oben, »ich komme, Großvater«, und ein hübsches kleines Mädchen mit langem, lockigen Flachshaar kam bald darauf in den Laden gesprungen. »Das ist mein kleiner Elefant«, sagte Mr. Omer und liebkoste das Kind. »Siamesische Rasse. Nun, kleiner Elefant?« Der kleine Elefant öffnete die Tür des Hinterstübchens, so dass ich sehen konnte, es war neuerdings in ein Schlafzimmer für Mr. Omer verwandelt worden, denn er konnte nicht ohne Beschwerde die Treppe hinaufsteigen, und drückte dann ihr hübsches Köpfchen, von dem lockigen Haar umflossen, gegen die Rücklehne von Mr. Omers Stuhl. »Sie wissen ja, Sir, der Elefant stößt«, sagte Mr. Omer mit einem schlauen Augenzwinkern, »wenn er auf etwas losgeht. 1 Elefant, 2, 3, und auf dieses Zeichen drehte der kleine Elefant mit einer Schnelligkeit, die bei dem kleinen Geschöpf wahrhaft wunderbar war, den Stuhl Mr. Omers rundherum und rollte ihn im Galopp in das Hinterstübchen, ohne in der Tür anzustoßen. Ein Kunststück, das Mr. Omer ganz unbeschreiblich ergötzte und währenddessen er mich rückwärtsgewandt ansah, als wäre es die kostbarste Belohnung aller Anstrengungen seines Lebens. Nach einem Spaziergange in der Stadt ging ich zu Ham. Peggotty war jetzt zu ihm gezogen und hatte ihr Haus dem Nachfolger des Mr. Barkis im Fuhrmannsgeschäft vermietet, der ihr die Kundschaft, den Wagen und das Pferd sehr gut bezahlt hatte. Ich glaube, dasselbe langsame Pferd, welches Mr. Barkis fuhr, war immer noch im Dienst. Ich fand sie in der reinlichen Küche und bei ihnen Mrs. Gummidge, die Mr. Peggotty selbst aus dem alten Boot abgeholt. Ich glaube kaum, dass sie jemand anders hätte bewegen können, ihren Posten zu verlassen. Peggotty und Mrs. Gummidge trockneten sich mit den Schürzen die Augen und Ham war eben hinausgegangen, um sich ein bisschen auf dem Strande umzusehen. Er kehrte gleich darauf wieder zurück und freute sich sehr, mich zu sehen. Und ich hoffe, mein Dortsein tat ihnen allen wohl. In einem Tone, den man fast hätte heiter nennen können, sprachen wir davon, wie Mr. Peggotty in dem neuen Lande reich werden und was für Wunder er in seinen Briefen beschreiben würde. Emily nannten wir nicht, aber spielten mehr als einmal auf sie an. Ham war der ruhigste von der ganzen Gesellschaft. Aber als Peggotty mir nach der kleinen Kammer hinauffolgte, wo das Krokodillenbuch noch immer auf dem Tische lag, sagte sie mir, dass er immer so sei. Sie glaube, äußerte sie weinend, dass sein Herz gebrochen sei, obgleich er so viel Mut als milde zeige und angestrengt und besser arbeite als irgendein anderer Schiffszimmermann im Orte. Manchmal des Abends spreche er mit ihr von ihrem alten Leben in dem Boothause und dann erwähnte er Emmeline als Kind. Aber als erwachsenes Mädchen erwähnte er sie nie. Ich glaubte auf seinem Gesichte gelesen zu haben, dass er mich gern allein sprechen möchte. Ich beschloss daher, es nächsten Abend, wenn er von der Arbeit nach Hause käme, so einzurichten, dass er mir begegnete. Sobald ich darüber mit mir einig war, schlief ich ein. Zum ersten Mal seit so vielen Abenden wurde diesmal das Licht aus dem Fenster genommen. Mr. Peggotty schlief in seiner alten Hängematte in dem alten Boote und der Wind seufzte mit dem alten Tone um sein Haupt. Den ganzen folgenden Tag war er damit beschäftigt, sein Fischerboot und sein Fischerzeug zu verkaufen. Alles, was er von seinem Hausgerät mitnehmen wollte, einzupacken und mit dem Wagen nach London zu schicken und das Übrige zu verkaufen oder Mrs. Gummidge zu schenken. Sie verließ ihn den ganzen Tag nicht. Da mich ein schmerzlicher Wunsch erfüllte, das alte Haus zu sehen, bevor es zugeschlossen wurde, so versprach ich ihm, noch einmal abends hinzukommen. Aber ich richtete es so ein, dass ich Ham zuerst sprechen konnte. Ihm zu begegnen war leicht, denn ich wusste, wo er arbeitete. Ich traf ihn auf einer einsamen Stelle der Dünen, über die er kommen musste, und kehrte mit ihm um, damit er mit mir in aller Ruhe sprechen konnte, wenn er es wirklich wünschte. Ich hatte den Ausdruck seines Gesichts nicht missverstanden. Wir waren nicht lange miteinander gegangen, als er, ohne mich anzusehen, anfing: »Master Davy, haben Sie sie gesehen?« »Nur auf einen Augenblick, als sie in Ohnmacht lag«, antwortete ich halblaut. Wir gingen eine Strecke weiter und er sagte: »Master Davy, glauben Sie wohl, dass Sie sie sehen werden?« »Es wäre ihr vielleicht zu schmerzlich«, sagte ich. »Ich habe auch daran gedacht«, gab er zur Antwort. »Es würde ihr gewiss zu schmerzlich sein.« »Aber Ham«, sagte ich zu ihm, »wenn Sie etwas haben, das ich ihr schreiben könnte, im Falle ich nicht Gelegenheit hätte, es ihr zu sagen, wenn Sie ihr durch mich etwas wissen lassen wollen, so würde ich es als einen geheiligten Auftrag betrachten.« »Das bin ich gewiss. Ich danke Ihnen recht sehr dafür, Sir. Ich glaube, ich möchte ihr etwas zu wissen tun.« »Was ist es?« Wir gingen noch eine Strecke stillschweigend nebeneinander her und dann fing er wieder an. »Nicht, dass ich ihr verziehen habe. Das will nicht viel sagen. Eher sollte ich Sie um Verzeihung bitten, dass ich ihr meine Liebe aufgedrungen habe. Manchmal habe ich gedacht, wenn sie mir nicht versprochen hätte, mich zu heiraten, so hätte sie mir gewiss, denn sie vertraut auf mich wie auf einen Freund, gesagt, was ihr auf dem Herzen lag, und hätte mich um Rat gefragt, und ich hätte sie vielleicht gerettet.« Ich drückte ihm die Hand. »Ist das alles?« »Noch etwas«, entgegnete er, »wenn ich ihm Worte geben kann, Mr. Davy. Wir gingen weiter, als wir bis jetzt gegangen waren, ehe er wieder zu sprechen anfing. Er weinte nicht, wenn er die Pausen machte, die ich durch Striche ausdrucken werde. Er sammelte sich bloß, um sich recht deutlich auszusprechen. Ich liebte sie und ich liebe die Erinnerung an sie zu tief, als dass ich imstande sein sollte, ihr Glauben zu machen, ich sei glücklich. Ich könnte nur glücklich sein, wenn ich sie vergessen, und ich fürchte, ich könnte es nicht ertragen, wenn es ihr gesagt würde. Aber wenn Sie, Mr. Davy, der Sie ein so gelehrter Mann sind, einmal erfinden könnten, was Ihr Glauben machen könnte, ich sei nicht so sehr unglücklich, ich liebe Sie immer noch und betrauere Sie. Etwas, was Ihr Glauben machen könnte, ich sei des Lebens nicht müde und hoffe noch, Sie ohne Flecken zu sehen, wo der Böse nicht mehr schadet und der Müde geht zur Ruhe. Etwas, was ihr das schwere Herz erleichtern könnte und ihr doch nicht glauben machte, dass ich jemals heiraten könnte oder dass es möglich sei, dass eine andere mir jemals sein könnte, was sie mir war. Das möchte ich Sie bitten, ihr zu sagen und dass ich für sie bete, die mir so lieb war. Ich drückte ihm wieder die Manneshand und sagte ihm, ich wollte es ausrichten, so gut ich könnte. »Ich danke Ihnen, Sir«, gab er zur Antwort. »Es war freundlich von Ihnen, dass Sie mich aufsuchten. Es war freundlich von Ihnen, dass Sie mich herunterbegleitet haben. Mr. Davy, ich weiß es recht wohl, obgleich meine Tante erst nach London kommt, ehe das Schiff absegelt, und Sie werden noch einmal zusammen sein, dass ich Sie nicht wieder sehen werde. Ich bin davon überzeugt. Ich sage es Ihnen nicht, aber es wird so sein und es ist besser so. Im letzten Augenblicke, wo Sie ihn sehen, im allerletzten, wollen Sie ihm sagen, dass ihm die Weise, der er immer mehr als Vater war, noch einmal Ihren tiefsten Dank und Ihre Sohnespflicht zusichert. Auch das versprach ich treulich auszurichten. »Ich danke noch einmal, Sir«, sagte er und schüttelte mir herzlich die Hand. »Ich weiß, wohin Sie gehen. Leben Sie wohl.« Mit einer leichten Handbewegung, als wollte er mir andeuten, dass er das alte Haus nicht betreten könnte, wandte er sich rückwärts. Ich sah ihm nach, wie er über die öde Düne im Mondschein schritt und sah, wie er sein Gesicht auf einen Streifen silbernen Lichts auf dem Meere wendete und das Auge darauf haften ließ, bis er als Schatten in der Ferne verschwand. Die Tür des Bootshauses stand offen, als ich es erreichte. Und als ich eintrat, sah ich, dass alles Hausgerät fort war, mit Ausnahme einer alten Schiffskiste, auf der Mrs. Gummidge mit einem Korbe auf dem Knie saß und Mr. Peggotty ansah. Er lehnte den Ellbogen auf den Kaminsims und blickte in ein paar verlöschende Aschen im Roste. Aber er erhob hoffnungsvoll das Haupt, als ich eintrat, und sprach im heiteren Tone. »Na, Sie halten Wort und kommen, um Abschied von dem alten Hause zu nehmen, Master Davy«, sagte er und hielt das Licht in die Höhe. »Es ist ziemlich kahl jetzt, nicht wahr?« »Sie haben wirklich die Zeit gut benutzt«, sagte ich. »Na ja, wir sind nicht faul gewesen, Sir. Mrs. Gummidge hat gearbeitet wie, ich weiß nicht, wie Mrs. Gummidge gearbeitet hat.« Und Mr. Peggotty sah sie an, da er ein genügend lobendes Beispiel nicht finden konnte. Mrs. Gummidge, auf ihren Korb gestützt, sagte nichts. »Das ist noch dieselbe Kiste, auf der Sie immer mit Emily saßen«, sagte Mr. Peggotty langsam. »Ich will Sie als letztes Stück mit mir fortnehmen, und da ist Ihr ehemaliges kleines Schlafzimmer, Master Davy, jetzt fast ebenso kahl und öde, als sich das Herz nur wünschen kann.« Wirklich hatte der Wind, obgleich nur schwach, etwas Feierliches und wehte um das verlassene Haus mit einer leisen Klage, die sehr trauervoll war. Alles war fort, bis zu dem kleinen Spiegel mit dem Rahmen von Austerschale. Ich dachte an mich selbst, wie ich an jenem ersten Abende hier geruht. Ich dachte an das Kind mit den blauen Augen, das mich bezaubert hatte. Ich dachte an Steerforth, und eine törichte, schreckliche Einbildung kam über mich, dass er nicht weit von uns sei und dass wir ihm jeden Augenblick begegnen könnten. »Es wird lange dauern, ehe das Boot neue Mietsleute findet«, sagte Mr. Peggotty mit leiser Stimme. »Die Leute halten es jetzt für ein unglückliches Haus.« »Gehört es jemand in der Nachbarschaft?« frug ich. »Einen Mastenmacher in der Stadt drin«, sagte Mr. Peggotty. »Ich will ihm heute die Schlüssel übergeben.« Hier warf er einen flüchtigen Blick in das andere Zimmer und kehrte zu Mrs. Gummidge zurück, die noch immer auf der Schiffskiste saß. Mr. Peggotty setzte das Licht auf den Kaminsims und bat sie aufzustehen, damit er die Kiste, bevor das Licht auslöschte, hinaustragen konnte. »Daniel«, sagte Mrs. Gummidge, die ihren Korb rasch hinsetzte und sich an seine Arme hing, »lieber Daniel, die Abschiedsworte, die ich diesem Hause spreche, sind, ihr dürft mich nicht hier lassen. Denkt nicht daran, mich hier zu lassen, Daniel. Oh, tut es nicht, tut es nicht.« Ganz überrascht sah Mr. Peggotty erst Mrs. Gummidge und dann mich an, als ob er aus einem Traum erwache. »Tut es nicht, liebster Daniel, tut es nicht«, bat Mrs. Gummidge voll Innigkeit. »Nehmt mich mit, Daniel, nehmt mich mit euch fort und mit Emmeline. Ich will eure fleißige und treue Magd sein. Wenn es in dem Lande, wo ihr hingeht, Sklaven gibt, so will ich euer Sklave sein und glücklich, aber lasst mich nicht hier, Daniel, lieber guter Daniel.« »Gute Seele«, sagte Mr. Peggotty, aber schüttelte den Kopf, »ihr wisst nicht, was eine lange Seereise und ein angestrengtes Farmerleben ist.« »Oh ja, Daniel, ich kann es mir vorstellen«, rief jetzt Mrs. Gummidge, »aber meine letzten Worte unter diesem Dache sind, ich gehe in das Haus zurück und sterbe, wenn ihr mich nicht mitnehmt. Ich kann graben, Daniel, ich kann arbeiten, ich kann unter Entbehrungen leben, ich kann jetzt gut und geduldig sein, mehr vielleicht als ihr denkt, Daniel, wenn ihr es nur versucht. Das Geld, was ihr mir hier lasst, werde ich nicht anrühren, und sollte ich vor Hunger sterben, Daniel Peggotty, aber mit euch und Emily ginge ich bis an der Weltende, wenn ihr es zulassen wollt. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, ihr glaubt, ich sei einsam und verlassen, aber, lieber guter Daniel, das ist nicht mehr so. Ich habe nicht so lange hier gesessen und eure Prüfungen zugesehen und darüber nachgedacht, ohne dass es Gutes in mir gewirkt. Master Davy, legt euer Wort für mich ein. Ich kenne seine Art und Emmelines Art und kenne ihre Sorgen und ihre Schmerzen und kann sie manchmal trösten und für sie arbeiten. Daniel, lieber guter Daniel, nehmt mich mit.« Und Mrs. Gummidge nahm seine Hand und küsste sie mit einem Pathos der Einfachheit und mit einem schlichten Entzücken der Hingebung und Dankbarkeit, die er wohl verdiente. Wir trugen die Kiste hinaus, löschten das Licht aus, verschlossen die Tür und ließen das alte Boot hinter uns, ein dunkler Flecken in der trüben Nacht. Am nächsten Morgen, als wir draußen auf der Landkutsche nach London zurückkehrten, befand sich Mrs. Gummidge mit ihrem Korb auf dem Rücksitze, und Mrs. Gummidge war glücklich. Ende von Abschnitt 1. Braunschweig, 29. Januar 2025.